los. Die Glucke auch noch. Mach schon, beeil dich. Los, weg hier. Scheiße, die Bullen. Scheiße. Scheiße! Los, halt den Wagen an. Mach schon. Mach schon. Los, setz dich rüber. Komm schon. Was soll das? Komm schon. Mama, was wollen Sie? Kapitzi, setz dich rüber. Was wollen die von dir? Ich weiß nicht, Enrico. Halt! Sei ruhig, bitte. Steigen Sie auf. Los, Junge, steig auf. Die Hände hoch. Nein, nein. Halt, Enrico. Nein, lass uns nein, doch, oder ich erschieß den Jungen. Lass ihn die Waffe fallen. Fahr los! Bist du wahnsinnig? Du hast ihn erschossen! Du hast ihn erschossen! Du sagst einen Baum rein! Los! Er schießt mich auf! Los, er schießt mich doch auf! Los, er schießt mich doch auf! Ich bin es, Clara. Silvano, es ist alles so dunkel. Ich bin da. Hier, nimm meine Hand. Silvano, ich habe Angst. Hilf mir, es ist so dunkel. Als ich das Zimmer der Intensivstation verließ, erfuhr ich die ganze Wahrheit. Das war das Ende. Dunkel. Angst. Die dunkle Unermesslichkeit des Todes von Massimo Carlotto. Ich heiße Pietro Andrea Bertorelli. Früher hatte ich ein erfülltes Leben gehabt. Als Silvano Contini. Ich war Vertreter für Markenweine. Ich hatte eine Sekretärin und fuhr einen Mercedes. Und ich hatte eine Familie. Dann waren Clara und Enrico ihrem Mörder und seinem Komplizen begegnet. Und alles war vorbei. Ein Raubüberfall. Zwei Tote. Mein Sohn und meine Frau als Geiseln erschossen. Einer der Täter wurde festgenommen. Einer war entkommen. Ein knappes Jahr darauf fand der Prozess statt. Der vorsitzende Richter forderte den Angeklagten Raffaello Beggiato mehrfach auf, den Namen seines Komplizen zu nennen. Er war aber fest entschlossen, ihn zu decken und dafür lebenslänglich zu kassieren. Ich verkaufte mein Haus und bezog eine Wohnung in einem neuen, anonymen Wohnhaus am Stadtrand. Mit Hilfe meiner Ersparnisse machte ich in einem Einkaufszentrum außerhalb der Stadt meinen neuen Laden auf. Ein Schlüssel- und Schuhreparaturservice. Seit dem Tag, an dem ich Enrico und Clara verloren hatte, hatte ich keinen guten Wein mehr getrunken. Ich stand früh auf, ging zur Arbeit, kam nach Hause, Fernsehen, Bett. Abends ging ich nie aus. Dann, 15 Jahre später, änderte sich alles. Sehr geehrter Signor Contini. Mein Mandant, Signor Raffaello Beggiato, hat mich beauftragt, ein Gnadengesuch zu stellen. Ein Gnadengesuch. Die bezüglichen Gesetze verlangen, dass die betroffenen Geschädigten um eine Meinungsäußerung gebeten werden. Beigeschlossen finden Sie einen Brief, in dem mein Mandant Sie bittet, ihm zu verzeihen. Signor Beggiato hat nun über 15 Jahre Haft hinter sich. Seit kurzem ist er an einem bösartigen Tumor erkrankt, der keine Aussicht auf Heilung erlaubt. Mein Mandant hat nur noch einen Wunsch, nämlich sein Leben in Freiheit zu beenden. In der Hoffnung, dass Signor Beggiatos dramatische Situation sie nicht unberührt lässt, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Avvocato Alfonso De Bastiani. Der Mörder, das Dreckstück, wollte Mitleid von mir. Mit zitternden Händen nahm ich das zweite Blatt aus dem Umschlag. Der Arzt, das Arschloch, er regt sich auf, dass ich immer noch rauche. Wie soll man es im Knast aushalten, ohne zu rauchen, frage ich ihn. Morgen ist Dienstag. Um 12 kommt der Wagen mit dem Mittagessen. Meins der Postdienst. Ob Contin meinen Brief bekommen hat? Ich hab so eine Scheißangst. Ich will nicht im Knast sterben. Ich will draußen den Löffel abgeben. Contin denkt im Leben nicht daran, mir zu verzeihen. Aber der Anwalt sagt, das Gnadengesuch bereitet nur den nächsten Schritt vor. Also den Antrag auf Haftverschonung. Na, sobald ich draußen bin, schnappe ich mir meinen Anteil von der Beute und verpisse mich nach Brasilien. Da unten brauchst du Geld. Dann ist alles möglich. Und ich bin reich. Oreste legt mich nicht rein. Er weiß genau, dass unsere Sache nicht verjährt. Verdammte Sauerei. Ob dieser Arsch von Sanibald mal kommt. Langsam werde ich panisch. Ich kriege keine Luft mehr. All die Jahre war ich restlos auf ein einziges Ziel konzentriert. Beggiatos Komplizen zu finden. Die Vorstellung, dass dieser Mann frei herumlief, trieb mich fast in den Wahnsinn. Die einzige, die eine vage Verbindung darstellte, war Giorgia Valente, eine mit Beggiato befreundete Nutte. Wenn ich mich austoben musste, ging ich zu ihr. Ich bezahlte sie und gab ihr einen Aufschlag, damit sie Beggiato schrieb. Ob sie das tat, habe ich nie erfahren. Sind noch gar keine 4 Wochen rum? Hast du es nicht mehr ausgehalten? Ich habe Nachrichten von deinem Ex. Mein Preis ist derselbe wie immer. Er hat Krebs. Wie es aussieht, unheilbar. Irgendwann trifft's jeden. Er will eine Begnadigung. Ich soll ihm verzeihen. Und das wirst du nicht. Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. So, jetzt mach hin. Die Zeit läuft. In einer Viertelstunde habe ich den nächsten Kunden. Kurz darauf bekam ich noch einen Brief des Anwalts. Verzeihen Sie, dass ich dränge, aber Signor Beggiatos Zustand hat sich verschlechtert und so weiter und so weiter. Außerdem verlange die Prozessordnung, dass meine Meinung eingeholt werde. Und er schickte mir sogar Besuch in den Laden. Verzeihen Sie die Störung. Mein Name ist Ivana Stella Tessitore. Vielleicht erinnern Sie sich. Ich war damals als Chefin beim Schwurgerichtsprozess dabei. Sie kommen wegen Raffaello Beggiato. Ja. Damals fand ich es richtig, dass er lebenslänglich bekommt. Aber heute ist mir klar geworden, dass das eine inhumane Strafe ist. So. Nach meinen Erfahrungen als Chefin habe ich mich einer ehrenamtlichen Einrichtung angeschlossen, die sich um Häftlinge kümmert. Jeder. Auch der schlimmste Verbrecher hat ein Recht auf eine zweite Chance. Was wollen Sie von mir? Eine humane Geste. Nichts weiter. Gehen Sie, verschwinden Sie, schnell. Er ist krank. Er hat nicht mehr lange zu leben. Ich weiß. Ich begreife Ihren Groll. Aber Sie sollen eines wissen. Beggiato ist nicht mehr derselbe Mann wie früher. Die Haft hat ihn zutiefst verändert. Versuchen Sie, ihm zu vertrauen. Ihm vertrauen? Ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Der spaziert da raus, trifft seinen Komplizen und macht sich eine schöne Zeit mit der Beute. Das glaube ich. Sollte Beggiato tatsächlich aus dem Gefängnis kommen, dann würde er bestimmt Kontakt zu seinen Komplizen aufnehmen. Und die Polizei könnte ihn endlich schnappen. Überlegen Sie es sich bitte noch. Gab es eine bessere Gelegenheit, an ihn ranzukommen? Senor Contin? Fühlen Sie sich nicht wohl? Mein Plan schien einfach. Ja. Was sagten Sie gerade? In Wahrheit war er alles andere als das. Dass Sie es sich überlegen sollen. Wenn Sie mich brauchen. Hier ist meine Karte. Sie wollen ihn sprechen, Senor Contin? Ich hätte damit gerechnet, dass Sie sofort ablehnend Stellung nehmen. Beggiato wird wahrscheinlich ohnehin Haftverschonung erhalten. Ich erwarte täglich das Gesuch des Anwalts. Vielleicht bereut er ja tatsächlich. In all den Jahren hat er absolut nichts getan, um zu zeigen, dass er die Vergangenheit irgendwie kritisch sieht. Im Gegenteil. Er war immer solidarisch mit seinen Mithäftlingen. Genauso wie er seinen Komplizen gedeckt hat. Sie meinen also, er hat sich überhaupt nicht geändert? So ist es. Darum bin ich gegen eine Begnadigung. Sollten Sie ihm aber verzeihen, werden der Minister und der Präsident das Dekret wahrscheinlich abzeichnen. Ich verstehe Ihre Sicht, aber für mich ist es sehr wichtig, selbst zu erfahren, ob er den Mord an meiner Frau und meinem Sohn bereut. Wenn Sie entschlossen sind, ihn zu besuchen, dann muss ich die Genehmigung erteilen. Ich danke Ihnen. Aber geben Sie sich keinen Illusionen hin, Signor Contin. Machen Sie sich auf eine Enttäuschung gefasst. Raffaello Beggiato erschien. Der Mörder saß mir gegenüber. Er wagte es nicht mehr ins Gesicht zu sehen und wischte sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn. Mein Sohn trug auch so einen Trainingsanzug, als du ihn umgebracht hast. Ich flehe Sie an, Signor Contin, es ist so schon quälend genug. Wie ich Ihnen schon geschrieben habe, ich bin schwer krank und ich bereue, was ich getan habe. Auch wenn ich dich, Ihre Frau und Ihren Sohn erschossen habe. Ich fühle mich schuldig. Du willst, dass ich dir verzeihe? Ja. Dann sag mir den Namen deines Komplizen. Das können Sie nicht von mir verlangen. Ach nein. Ich soll dir helfen, aus dem Knast zu kommen, aber eine Gegenleistung darf ich nicht verlangen. Es ist 15 Jahre her. Und ich habe Krebs. Haben Sie doch Mitleid. Ich habe nicht geschossen. Dein Krebs ist mir scheißegal. Ich will den Namen. Das kann ich nicht. Dann krepier im Gefängnis, du Bastard. Verflucht. Warum haben die Bullen mich damals nicht gleich umgelegt? Eine Kugel, das geht schneller als Knast und Krebs. Der Arzt sagt, ich soll mich schnell wegen der Chemotherapie entscheiden. Je früher ich damit anfange, desto länger kann ich alles hinauszögern. Wollen Sie gar nicht wissen, wo der Krebs bei Ihnen sitzt? Nein, habe ich gesagt. Er ist da, das reicht. Er frisst dich auf wie eine Ratte, die Sie dir in den Arsch geschoben haben. Wenn der Antrag auf Haftverschonung schief geht, Amen. Dann endlich im Haftkrankenhaus. Ich sage der Mutter, sie soll sich mit Oreste in Verbindung setzen. Ich habe ihn gedeckt, jetzt ist er an der Reihe. Oh, Mama wird sich nicht freuen. Aber ich habe sonst niemanden. Ob es die Hölle wirklich gibt? Ich habe eine scheiß Angst vorm Sterben. Was werde ich spüren? Dein Leben lang denkst du nicht an diesen ganzen Scheiß. Aber wenn du weißt, dass du demnächst den Löffel abgeben musst, dann willst du deinen Arsch retten. Und dann? Was kommt dann? Dunkelheit. Unermessliche schwarze Dunkelheit. Guten Tag, Senior Contin. Ich muss mit Ihnen reden, Kommissar Valiani. Der Fall ist seit einer Weile zu den Akten gelegt. Das ist mir bekannt. Aber Beggiato hat jetzt Krebs und erhält vielleicht Haftverschonung. Möglicherweise. Ich habe mit dem zuständigen Richter gesprochen. Die Möglichkeit ist groß. Und? Wenn er draußen ist, nimmt er vielleicht Kontakt zu seinem Komplizen auf. Wir werden ihn im Auge behalten. Wir haben den Fall nicht vergessen. In ein paar Jahren gehe ich in Pension und möchte ungern offene Fälle zurücklassen. Ich kann mich also auf Sie verlassen? Ja. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ein jüngerer, ehrgeizigerer Beamter würde mir mehr Zutrauen einflößen. Aber wenigstens schien eine Verhaftung jetzt denkbar. Als ich nach Hause kam, wartete Beggiatos Mutter vor der Haustür auf mich. Sicher hatte auch sie der Anwalt Dr. Bastiani geschickt. Erkennen Sie mich noch, Signor Contin? Ja, gehen Sie. Er stirbt mir im Gefängnis. Lassen Sie mich allein. Der Anwalt sagt, wenn Sie sich nicht für ihn aussprechen, dann bekommt er nicht einmal Haftverschonung. Ich verzeihe Ihrem Sohn nicht. Das habe ich schon zu Protokoll gegeben. Jetzt lassen Sie mich ins Haus. Sie sollen Raffaello gar nicht verzeihen. Sie sollen nur sagen, dass Sie nichts gegen die Haftverschonung haben. Verfluchte Schlampe! Ich kann es gar nicht erwarten, dass dein Sohn krepiert. Und ich hoffe, er leidet wie ein Tier. Verzeihung, Verzeihung. Bitte lassen Sie mich doch in Ruhe. Raffaello hat gesagt, du willst diesen Namen wissen. Ich kenne ihn. Dann gehen Sie zur Polizei. Ich sage ihn dir. Wenn du meinem Sohn hilfst, dass er aus dem Gefängnis kommt. Aber ja. Erkläre dem Richter, dass du für eine Haftverschonung bist. Schickt Ihr Sohn sie? Nein, er darf nichts erfahren. Wenn Raffaello das herauskriegt, schaut er mir nie wieder ins Gesicht. Am nächsten Tag nach der Arbeit fuhr ich nach Hause. Duschte mich und benutzte ein Eau de Toilette. Ich war es nicht mehr gewohnt, abends auszugehen. Signora Tessitore wohnte in einem reichen Leuteviertel, in dem ich früher auch viele Bekannte gehabt hatte. Hübsche Villen im Grünen. Ich möchte mich für mein Verhalten neulich entschuldigen. Ich bitte Sie. Ich kann mir genau vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Leeres Gerede. Niemand konnte wissen, wie es in mir aussah. Schon gar nicht Sie mit Ihrem Mitleid für Mörder. Ich habe es mir überlegt. Ich befürworte die Haftverschonung. So? Darf ich fragen, wie das kommt? Nein. Also, mir wäre lieber, wenn Sie nicht fragen würden. Ich verstehe. Entschuldigen Sie, das war eine dumme Frage. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Warum wenden Sie sich nicht an Avocato De Bastiani? Er ist ein junger Anwalt ohne viel Erfahrung. Sie hingegen? Ich glaube, Sie sollten sich an die Presse wenden. Ein Brief oder ein Interview könnten sinnvoll sein, jetzt nachdem die Zeitungen den Fall aufgegriffen haben. Aber erwarten Sie nicht, dass Sie von allen Seiten Verständnis ernten werden? Ja, genau. Darum möchte ich ja so behutsam vorgehen wie möglich. Ja, ich glaube, ein Brief wäre das Beste. So können Sie Ihre Haltung erläutern, ohne dass Sie Missverständnisse befürchten müssen. Wenn ich einen Entwurf aufsetze, wären Sie bereit, ihn sich anzusehen? Sehr gern. Kommen Sie, wann Sie möchten. In der Tür hauchte sie mir einen Kuss auf die Wange. Ich bewundere Sie sehr. Ich brauchte nicht lange, um meinen Brief an die Zeitung aufzusetzen. Ivana Stella hätte ich gar nicht noch einmal besuchen müssen. Aber ich wollte, dass ich herumsprach, wie sorgfältig ich meine Entscheidung getroffen hatte. Mein Brief war eine Seite voll Mist. Eine Handvoll Wörter im Austausch gegen einen Namen. Ivana Stella aber war gerührt. Doch das sollte mich nicht davon abhalten, mein Gewissen einem Akt der Menschlichkeit zu öffnen. Was für schöne Worte. Der Brief ist perfekt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schwer es gewesen sein muss, ihn zu schreiben. Ging schon. Bin wirklich froh, Sie kennengelernt zu haben. Ich verabredete mich mit Beggiatos Mutter vor einem Tabakladen beim Bahnhof. Hier stand auch ein Briefkasten. Ich hatte drei an die Zeitung adressierte Umschläge in der Hand. Noch waren sie unverschlossen. Signora Beggiato las den Text mehrmals durch, um sicherzugehen, dass ich unsere Abmachung befolgt hatte. Alles in Ordnung. Ich sage dir den Namen und du wirfst die Briefe ein, ja? Ich stehe zu meinem Wort. Siviero. Oreste Siviero. Die Adresse steht im Telefonbuch. Ein allerweltster Name. Aber ihn zu hören, hatte auf mich die Wirkung eines elektrischen Schlages. Mit dumpfem Geräusch fielen die Umschläge in den Briefkasten. Silvana, ich begann zu zittern. Ist alles so dunkel. Siviero, Oreste, Via San Domenico 26. Siviero, Oreste, Wäscherei Daniela. Ich fuhr sofort los. Viaggi Mabur 115. Das Geschäft befand sich zwischen einer Apotheke und einem Lebensmittelgeschäft für Afrikaner. Hinter dem Tresen stand eine Frau und bediente einen Kunden. Sie sah wirklich nicht aus wie die Frau eines Raubmörders. Um Oreste Siviero selbst zu sehen, musste ich bis Ladenschluss warten. Erst kam die Frau heraus, dann ein Mann, Ende 40. Er schloss die Ladentür und ließ das Rollgitter herunter. Dann sah ich, wie er in einen Geländewagen stieg, der mindestens 40.000 Euro gekostet haben dürfte. Das Arschloch hatte beste Laune. Ich hab ihn gefunden, Clara. Ich hab ihn gefunden. Ich fuhr zum Polizeipräsidium und parkte vor einer Bar, die von den Beamten besucht wird. Beim Einparken sah ich, wie Valiani mit einigen Kollegen lachend herauskam. Für sie ist die Verbrecherjagd ein Job, mehr nicht. Ein Fall nach dem anderen. Gelöst, ungelöst. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, auszusteigen. Die Unruhe begann mich zu quälen. Bisweilen vernebelte sie meinen Blick. Die Dunkelheit des Todes trat über die Grenzen des Geistes. Alles so dunkel. Clara, Liebes, lass mich in Ruhe. Bitte. Nur diesen Mantel, bitte. Ihr Name? Contin. Silvana Contin. In Ordnung. Übermorgen Nachmittag können Sie ihn abholen. Ein paar Minuten später kam Siviero aus dem Laden, sah sich um und ging in eine Telefonzelle. Er sprach kurz, aber sichtlich aufgeregt. Nach all den Jahren hatte ihn etwas in seiner Ruhe aufgestört. Vielleicht hatte mich in dem Moment ja Clara geführt. Clara wusste, was zu tun war. Irgendwo in mir war klar, dass es jetzt nur eins zu tun gab. Nämlich zum Psychiater zu gehen und zu sagen, dass ich ein Problem habe. Doch ich war in der dunklen Unermesslichkeit des Todes gefangen und konnte nichts sehen. Es war dunkel. Alles war dunkel. Nachts träumte ich von Enrico. Ich möchte ihn umarmen, aber ich sehe immer nur seine Leiche in der Gerichtsmedizin. Ist das Ihr Sohn? Ja. Unterschreiben Sie bitte hier. Ich fülle dann den Rest des Identifikationsnachweises aus. Danke. Verdammte Scheiße. Ich kann's nicht glauben. Dieser Spinner hat ein 1A-Briefchen geschrieben. Ich hätte geschworen, er will, dass ich im Knast verrecke. Stattdessen schreibt er, Beggiato im Zuchthaus sterben zu lassen, wäre unnötig grausam. Schöne Worte, muss man sagen. Jetzt dürfte mir die Haftverschonung sicher sein. Die Brasilianerinnen können schon mal die Beine breit machen. Hier kommt Raffaello Stender. Scheiße, scheiße. Mir geht schon gleich besser. Also wenn das so läuft, dann fick ich auch noch den Krebs. Morgens Samstag. Dann kommt meine Mutter. Sicher mit guten Nachrichten von wegen dem Pass und dem Geld. Ja, wirklich. Ich fühle mich schon besser. Richtig lebendig. Die Freiheit. Ich darf gar nicht dran denken. Ihre Sachen sind noch nicht fertig. Ich möchte mit Ihrem Mann sprechen. Oreste? Ja? Ein Kunde möchte dich sprechen, Signor. Silvana Contini, Ihr Mann kennt mich ganz gut. Was wollen Sie? Ein bisschen mit ihm plaudern. Was ist los, Oreste? Alles in Ordnung, Daniela. Komm mal gleich zurück. Also, was wollen Sie? Es hat 15 Jahre gedauert, aber jetzt habe ich dich gefunden. Wovon reden Sie? Ein Raubüberfall, zwei Tote, ein lebenslänglicher und ein Komplize, der schon viel zu lange frei herumläuft. Ich verstehe nicht. Wenn Sie meinen, ich hätte etwas verbrochen, warum gehen Sie dann nicht zur Polizei? Ich dachte, wir haben vielleicht ein bisschen Verhandlungsspielraum. Aber wenn du mir so kommst, gehe ich gleich zu Vajani. Was meinen Sie mit Verhandlungen? Morgen Abend bei dir zu Hause. Meine Frau weiß nichts. Das ist dein Problem. Und komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Es würde dir nichts nutzen, mich aus dem Weg zu schaffen. Ich habe Vorsorge getroffen. Alles läuft nach Plan. Die Mutter sagt, dass mein Kumpel den passendes Geld schon bereit hat. Und für übermorgen ist der Haftprüfungstermin angesetzt. Mein Anwalt hat mir alle möglichen Verhaltensmaßregeln gegeben. Sag nichts, sprich nur, wenn du gefragt wirst. Denk nach, bevor du den Mund aufmachst. Schau die Richter nicht an. Schlage immer die Augen nieder. Du musst aussehen, als ob du schwer krank wärst. Da habe ich ihn angeschaut, als wäre er blöde, und ihm gesagt, dass ich schwer krank bin. Um Punkt 8 klingelte ich an Sivieros Haustür. Ich betrat ein kostspielig, aber geschmacklos eingerichtetes Wohnzimmer. Dieser Hurensohn, dieses Stück Scheiße, war der Einzige, der es zu etwas gebracht hatte. Aha, hübsches Häuschen, muss man schon sagen. Ich kann Ihnen 250.000 Euro geben, die Hälfte von Beggiatos Anteil. Und du denkst, Beggiato ist bereit, mit mir zu teilen? Er wird es müssen. Du willst mein Schweigen mit einem Teil von seinem Geld erkaufen. Und selbst zahlst du keinen müden Heller. Das geht so nicht. Wichtig ist, dass wir schnell eine klare Absprache treffen. Schnell, schnell, schnell. Ich habe keine Eile. Was hast du deiner Frau erzählt? Ist sie da? Ja, alles. Er ist jetzt ein anderer als damals. Nehmen Sie das Geld. Nehmen Sie alles, was Sie wollen, aber lassen Sie uns in Frieden. Du verteidigst ihn, obwohl er eine Frau und einen 8-jährigen Jungen erschossen hat. Er hat nicht geschossen. Das war der andere. Ach ja. Beggiato behauptet das Gegenteil. Also hältst du ab jetzt den Mund und verschwindest in die Küche. Ich habe mit deinem Mann zu reden. Wie Sie wollen. Also. Das Geld will ich ganz. Du sagst mir, wann und wo du es Beggiato geben wirst, und ich komme dann dazu. Bis dahin kann ich dieses Haus und deine Frau benutzen, wie und wann ich will. Das kannst du nicht verlangen. All diese Jahre fick ich einmal pro Monat die Nutte Georgia Valente, Beggiatos Ex. Ich denke, du wirst sie kennen. Eine 50-Euro-Schlampe, fett und hässlich. Deine Frau ist zwar auch nichts Besonderes, aber besser als das ist sie allemal. Wenn du Clara nicht umgebracht hättest, müsste ich jetzt nicht mit ihr ins Bett. Die Antwort ist nein. Eher gehe ich ins Gefängnis. Ruf sie her. Mal sehen, was sie dazu sagt. Nicht nötig, ich habe alles gehört. Ich werde mit Ihnen ins Bett gehen, Signor Contin. Wichtig ist nur, dass diese Sache bald aufhört. Du musst das nicht tun. Sei ruhig, Oreste. Es ist alles deine Schuld. Entschuldigt, dass ich nicht zum Abendessen bleibe, aber ich habe den Eindruck, ihr habt Verschiedenes miteinander zu klären. Ich komme dann morgen früh gegen 10. Severo brachte mich zur Tür. Sein Blick verriet unverhohlenen Hass. Entweder er gab der Erpressung nach, oder aber er würde mich umbringen. Der Gedanke, dass er mich aus dem Weg schaffen könnte, machte mir keine Angst. Das ist eines der Risiken. Am nächsten Morgen führte mich Daniela ins Wohnzimmer, ohne mich anzusehen. Hast du eigentlich gewusst, dass er ein Raubmörder ist? Ich hatte Gerüchte gehört. Ah, also hast du es gewusst. Und du hast ihn trotzdem geheiratet? Ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn auch jetzt noch. Obwohl er dich zur Nutte macht, damit er nicht ins Gefängnis muss. Ich tue es nicht nur für ihn. Ich bin 43 Jahre alt. Ich könnte mein Leben nicht weiterleben, wenn er ins Gefängnis müsste. Ich würde alles verlieren, Haus, Geschäft, Ansehen. Mit Ihnen ins Bett zu gehen, ist das kleinere Übel. Macht es dir nichts aus, zu erfahren, dass dein Mann einen 8-jährigen Jungen und seine Mutter umgebracht hat? Oreste sagt, er war es nicht. Er sagt, Beggiato ist durchgedreht und hat einfach losgeschossen, ohne Grund. Ich glaube ihm. Außerdem ist es so lange her. Es tut ihm leid. Es tut ihm leid? Ich habe bis jetzt noch kein Wörtchen des Mitleids von ihm gehört. Also hopp, hopp, ins Schlafzimmer mit dir. Los, hopp! Während Silvieros Frau sich auszog, machte ich den Wandschrank auf, zerrte alles heraus und trampelte auf den Kleidungsstücken herum. Als ich fertig war, stand sie neben dem Bett in Negligé und Strümpfen. Silvano, es ist also dunkel. Ich zwang sie, sich auf allen Vieren aufs Bett zu knien. Sie hatte Angst. Danach ging ich nach unten und schleuderte einen Stuhl in den Fernseher. Ich demolierte alles, was mir unter die Finger kam. Ich war enttäuscht. Silvieros Frau beugte sich der Erpressung. Aber sie kämpfte darum, ihre Würde zu behalten. Ja? Ivana Stella Tessitore. Guten Tag. Ich bin an Ihrem Laden vorbeigegangen und Ihr Vertreter sagte, Sie kommen in diesen Tagen nicht zur Arbeit. Ja, ich fühle mich müde, in der Tat. Der emotionale Stress, Sie verstehen. Natürlich. Ich würde Sie gern wiedersehen. Auch gerne. Vielleicht heute zum Mittagessen. Ich hatte keine große Lust mehr, Ihre Dummheiten anzuhören. Gleichzeitig reizte es mich durchaus, Sie wiederzusehen. Auf dem Weg dorthin fuhr ich an der Wäscherei vorbei. Durchs Schaufenster sah ich Daniela, die fröhlich mit ihren Kunden plauderte. Die Note war hart im Nehmen. Ivana Stella empfing mich mit freundlichem Lächeln und küsste mich auf die Wangen. Die dumme Pute hörte zu gerne menschliche Schicksale. Und ich war ein Prachtexemplar. Ein paar Banalitäten und ich hatte sie erobert. Sie war sentimental, schwach und wehrlos. Wirklich nicht aus demselben Holz geschnitzt wie Silviero und seine Frau. Es wäre ausgesprochen dumm gewesen, das nicht auszunutzen. Darf ich offen und ehrlich sein? Ja, bitte. Ich fühle mich zu dir hingezogen. Aber ich will nicht, dass du dich unwohl fühlst. Du bist so eine schöne, elegante Frau. Intelligent, sensibel. Und ich bin nur der Typ von Absatzblitz. Früher war ich ein erfolgreicher Mann. Aber seit der Tragödie... Silvano, auch ich fühle mich sehr stark zu dir hingezogen. Und was du tust, interessiert mich nicht. Denn du bist ein ganz besonderer Mann. Ihr Getue, Allah, du bist ein besonderer Mann, widerte mich an. Kein einziger Ehrenamtlicher war aufgetaucht, um mir zu helfen, als ich in der Dunkelheit unterging. Auch sie eilte lieber den armen Häftlingen zu Hilfe. Ich hätte nie geglaubt, dass ich noch fähig sein könnte, mich zu verlieben. Silvano, ich habe es gewusst, seit du das erste Mal hier warst. Ich möchte mein Leben ganz deinem Glück widmen. Oh, Silvano. Silvano. Nein, jetzt noch nicht, Liebes. Warum denn? Ich möchte mir deiner Gefühle ganz sicher sein. In ein paar Tagen rufe ich dich an, ob du mich wirklich wiedersehen willst. Ich hatte recht. Du bist wirklich ein ganz besonderer Mann. Gleich danach fuhr ich zu einem Einkaufszentrum außerhalb der Stadt. Sorgfältig suchte ich alles zusammen, was ich brauchte, und stellte mich an der Kasse an. Weil ich nicht genug Bargeld dabei hatte, zahlte ich mit der EC-Karte. Während ich bei der Anhörung war, ist der Postmann vorbeigekommen und hat mir einen Brief in das Fach an der Zellentür gelegt. Giorgia Valente, der schönste Arsch sämtlicher Nachtclubs des Veneto. Und meine alte Liebe, die schreibt mir nicht ohne Grund. Lieber Raffaello, Raffaello, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich dir geschrieben habe. Ich hoffe, dass du freikommst und wieder gesund wirst. Ich hoffe, dass du freikommst. Früher mal haben wir viel Spaß miteinander gehabt. Das ist eine schöne Erinnerung. Mittlerweile arbeite ich zu Hause. Einer meiner festen Kunden ist Silvano Contin. Der untröstliche Witwer fickt meine Ex. Dass der ein bisschen daneben ist, habe ich auch schon gemerkt. Ich freue mich wirklich, dass er diesen Brief an die Zeitungen geschrieben hat. Der wird dir sicher helfen. Oder müsste ich eifersüchtig sein? Ich wünsche dir alles Gute. Nee. Giorgia. Auf Giorgia habe ich auch keinen Appetit mehr. Die dürfte jetzt so 44, 45 sein. Klar arbeitet die nur noch zu Hause. Ihr Arsch hängt doch jetzt bis auf den Boden. Ich frage mich nur, Contin hat doch Geld. Warum leistet er sich nicht Mädels, die 20 Jahre jünger sind? Will Giorgia mir vielleicht sagen, ich soll aufpassen? Was willst du? Bist du hier, um den Laden auch noch zu zerdeppern? In ein paar Tagen kommt Beggiato raus. Der Richter hat mich informiert. Wenn er sich meldet, verabredest du dich nachts mit ihm und sagst mir, wann und wo ihr euch trefft. An dem Tag komme ich hier und mache es mir mit deiner Frau gemütlich. Zur Mittagszeit bringst du mir das Geld und dann verschwinde ich aus eurem Leben. Das will ich auch hoffen. Scheiße. Ich kann doch gar nicht glauben, dass ich frei bin. Ich sitze im Taxi und habe noch diesen Knastgeruch an mir. Die Stadt hat sich verändert. Die Leute haben sich verändert, alle mit diesen bescheuerten Handys. Auch die Autos sehen anders aus. Aber italienische Pfötzchen gibt es noch jede Menge und das ist das Wichtigste. Jetzt wird mir erst klar, dass ich alles bedacht habe, außer der Mutter. Ich lasse ihr einfach ein hübsches Sümmchen hier, bevor ich verschwinde, damit sie nicht mehr knechten muss. Arme Mama, es wird hart für sie. Aber was hilft's? Ich will mich in Rio behandeln lassen von Krankenschwestern, die im Samba-Rhythmus mit dem Arsch wackeln. Um die Garage aufzubekommen, habe ich das Schloss ölen müssen. Dann erst öffnete sich die Tür zu meiner Vergangenheit. Alles, was Clara und Enrico gehört hatte, war hier drin. Alles sauber in Zellophan gehüllt. Auch die Spielsachen waren in großen Kartons verwahrt. Ich setzte mich auf den Boden an Claras Schrank gelehnt und fing an zu reden. Ganz leise. Enrico sollte es nicht hören. Er hat sich gemeldet. 20 Minuten später betrat ich die Wäscherei. Morgen um Mitternacht an der Ecke Via Don Bosco und Via Don Pessina. Dann sehen wir uns morgen in der Mittagspause bei dir zu Hause. Sieh aber zu, dass du nicht mit leeren Händen kommst. Sie verschwinden danach für immer aus unserem Leben. Ich habe deine Nummer mit zitternden Händen gewählt. Warum? Weil ich Angst habe, dass du deine Meinung geändert hast. Nein, ich kann es gar nicht erwarten, dich wieder zu umarmen. Magst du morgen Nachmittag zu mir kommen? Ja, natürlich. Passt es dir um 4 Uhr? Ich schlief gut. Einen schweren, traumlosen Schlaf. Früh rasierte ich mich sorgfältig und benutzte ein Rasierwasser. Daniela stellte keine Fragen, als ich mit meiner großen Stofftasche bei ihr eintrat. Kaffee? Heute nicht. Ich will, dass du ein Bad nimmst. Wie Sie wünschen. Ich warte hier auf dich. Ein kleines Zimmer neben der Küche schien mir für meine Zwecke geeignet. Ich schob die Möbel an die Wand und öffnete meine Tasche. Ich nahm einige große Malerplanen heraus. Eine breitete ich auf dem Boden aus. Die anderen befestigte ich mit Klebeband an den Wänden. Was machen Sie da? Komm rein, wenn du fertig bist. Was soll das bedeuten? Ich nahm den Hackenstiel aus der Tasche und schlug ihn ihr auf beide Knie. Sie fiel zu Boden. Ich schlug weiter, bis sie ohnmächtig war. Ich untersuchte die Verletzung. Sie genügten noch nicht. Also stand ich auf und zielte genau. Kniescheiben, Schienbeine, Oberschenkel. Dann setzte ich mich hin und wartete. Es dauerte fast eine Stunde, bis sie die Augen aufschlug und anfing zu jammern. Ich beugte mich über sie. Hast du die Dunkelheit gesehen? Ich habe dich gefragt, ob du die Dunkelheit gesehen hast. Ich stieß ihr mit der Spitze des Griffs für den Brustkorb gut dosiert, um sie nicht sofort zu töten. Wieder setzte ich mich neben sie und wartete. Nach ein paar Minuten kam Siviero. Ich ging zu ihm in den Flur. Daniela! Ist nebenan. Ruht sich etwas aus. Hier das Geld, alles Dollar und dein Pass. Gut. Nur das Foto fehlt noch. Geben Sie Raffaello wenigstens den. Pietro Andrea Bertorelli. Wer von euch beiden hat meine Frau und meinen Sohn erschossen? Raffaello. Wir waren mit Koks zugedröhnt und der hat die Kontrolle verloren. Warum kommt Daniela nicht? Wird auf der Toilette sein. Ich gehe mal nachschauen. Daniela? Als er ins Zimmer trat, schlug ich ihn von hinten nieder. Daniela, du hast sie umgebracht. Noch nicht. Du wirst zusehen, wie sie stirbt. Ich weckte Daniela mit ein paar Ohrfeigen. Hast du die Dunkelheit gesehen? Hast du die Dunkelheit gesehen? Bitte lass sie. Und in diesem Moment gelang es dem Schrei, sich zu befreien. Als irgendwann wieder Stille einkehrte, war alles voll Blut. Der Schrei war verschwunden. Meine Brust leichter. Später schloss ich alle Fenster und Läden, damit es so aussah, als wären sie verreist. Und nahm den Koffer mit dem Geld und dem Pass. Ivana Stella würde nicht vor 4 Uhr nachmittags zu mir kommen. Abends kam ich zurück zu Sivieros Haus. Ich setzte den Geländewagen rücklings an die Tür und lud die Leichen mit der Plane in den Gepäckraum. Dann fuhr ich zur Müllkippe. Dort grub ich ein Grab, nicht einmal besonders tief. Jeden Tag luden die LKW hier tonnenweise Müll ab. Niemand würde sie je finden. Eine halbe Stunde später stand ich in der Via Don Bosco. Verdammte Scheiße. Contin. Genau. Siviero kommt nicht. Siviero? Wer soll das sein? Bist zuletzt loyal, wie es sich gehört, was? Mit den Bullen hätte ich ja noch gerechnet, aber du bist eine echte Überraschung. Nix mit Polizei. Nur du und ich. Wie hast du Siviero gefunden? Das wirst du nie erfahren. Ja, und jetzt? Wo ist er? Ich glaube, er ist mit deinem Geld abgehauen. Nein. Das kann nicht sein. Hast du ihn einsperren lassen? Nein. Und du, was machst du hier? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass dein Traum von der Flucht geplatzt ist, Bejato. Ich hoffe, der Krebs frisst dich ganz langsam auf. Er hat mich gefickt wie ein Anfänger. Keine Ahnung, wie er Silvio aufgetrieben hat. Und wo der wohl abgeblieben ist, ich verstehe gar nichts mehr, Scheiße. Wenn Contin Eier in der Hose hätte, hätte er mich erschossen. Aber er ist wirklich ein schräger Typ. Jetzt habe ich einen Doppelschwanz im Arsch, den Krebs und Contin. 15 Jahre durchgehalten für nichts und wieder nichts. Am nächsten Morgen ging ich wieder zur Arbeit und stellte mich hinter den Tresen. Es ging mir besser, auch wenn ich nicht klaren Kopfes an das denken konnte, was im Haus der Siviros passiert war. Ich hatte Muskelkater in Armen und Schultern, das war alles, was ich spürte. Ein paar Tage darauf kam Kommissar Valiani in den Laden. Er steckte sich eine Zigarette an, zog einen Umschlag aus der Manteltasche und zeigte mir ein Farbfoto. Ich verstehe nicht. Seit einiger Zeit observiert die Drogenfahndung den afrikanischen Laden neben der Wäscherei der Siviros. Die Bosse der nigerianischen Drogenmafia treffen sich dort. Es ist aufgefallen, dass sie sich öfter in der Gegend aufgehalten haben. Offenbar galt die Adresse der Wäscherei, in der sie allerdings kein Stammkunde waren. Und? Welche Beziehung hatten Sie zu Oreste und Daniela Siviero? Ich war Kunde dort, das ist alles. So. Ich habe mich mal im Archiv umgesehen. Siviero wurde seinerzeit wegen verschiedener Diebstähle verdächtigt. Mangels triftiger Beweise ist er immer wieder davongekommen. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil Siviero in einem Billardsalon verkehrt, in dem auch Raffaello Beggiato oft gesehen wurde. Denken Sie, er ist sein Komplize? Ich denke gar nichts. Ich versuche nur zu verstehen. Irgendetwas ist an dieser Geschichte faul. Als die Bullen mich holen kamen, hätte ich mich fast vollgeschissen. Aber dann war es nur Valiani, das Sackgesicht, der mich vernehmen wollte. Ob ich Oreste Siviero kenne. Und dann hat er angefangen, nach Contin zu fragen, worüber wir bei dem Gespräch im Knast geredet hatten. Über nichts Besonderes, Herr Kommissar, die übliche Scheiße. Das Problem ist nur, ich weiß ja selbst nicht mal, was ich von der Sache halten soll. Oreste ist verschwunden und hat mich sitzen lassen. Contin hat 100 Pro damit zu tun, aber ich kapiere nicht wie. Und ich kann ihn nicht mal suchen. Die Bullen verfolgen mich. Und ich habe kein Geld, um abzuhauen. Signor Contin, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Ach ja? Schauen wir uns doch mal die Tatsachen an. Sie fahren mehrfach durch merkwürdiges Verhalten vor der Wäscherei des Siviros auf. Ausgerechnet in dieser Zeit lassen Sie sich bei der Arbeit vertreten, was noch nie da gewesen ist. Am Tag vor dem Verschwinden des Ehepaares. Und das ist wirklich außergewöhnlich, wenn Sie gestatten. Fahren Sie 60 Kilometer weit in ein anderes Einkaufszentrum und kaufen dort einen Spaten, eine Spitzhacke, 6 Malerplanen und 3 Rollen Klebeband für zusammen 47,50 Euro, wie aus der Zahlung der EC-Karte hervorgeht. Ich sehe, Sie waren fleißig. Was wollten Sie mir denn sagen? Das geht Sie nichts an. Ganz schlechte Antwort. Aber damit nicht genug der Überraschung. Im Haus der Siviros hat die Spurensicherung Fingerabdrücke gefunden und an der Decke eines Zimmers dunkle Spritzer. Es könnte sich um Blut handeln. Eine DNA-Analyse würde zeigen, ob es von einem der beiden Verschwundenen stammt. Falls es sich denn um Blut handelt. Ich wette, das tut es. Das klassische Puzzleteilchen, wie wir alten Polizeibeamten sagen. Es fehlen noch etliche, um die Ermittlungen abzuschließen. Sie, Signora Contin, haben letzten Donnerstag mit Ihrer EC-Karte kurz nach 14 Uhr zwei Flaschen Wein und eine Flasche Cognac erstanden. Erinnern Sie sich, was Sie hinterher getan haben? Ich habe den Nachmittag zu Hause verbracht. Allein, nehme ich an. Nein, ich war mit einer Dame zusammen. So, hat diese Dame auch einen Namen? Freilich. Ivana Stella Tessitore. Ich werde Ihnen etwas verraten, Signora Contin. Ich habe niemandem erzählt, dass die Fingerabdrücke im Hause Siviero von Ihnen stammen. Sie halten Informationen zurück? Warum? Ich bin mir nicht so sicher, dass ich Sie im Gefängnis sehen will. Ich mache mir Sorgen um Sie. Sie wirken so unbeteiligt. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Ach, Sie meinen, ob ich psychische Störungen habe? Das freut mich jetzt wirklich. Nach 15 Jahren kommt zum ersten Mal jemand auf die Idee, sich diese Frage zu stellen. Ich habe Mama schwer zugesetzt. Und schließlich hat sie geredet. Verfluchte Scheiße, da hat sie was angerichtet. Aber sie hat es nur gut mit mir gemeint. Wenigstens sehe ich jetzt klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Oreste sich von so einem wie Contin reinlegen lässt. Ich bin ins Krankenhaus zur Untersuchung. Da ist es schlimmer als im Knast. Ärzte, Pfleger, ein Haufen Arschlöcher und Idioten. Sie behandeln mich schlecht, verächtlich. Unvorstellbar, inmitten von diesem Hass zu sterben. Ich sitze in der Falle wie eine Ratte. Wie, um diese Zeit kommst du? Ich komme aus dem Polizeipräsidium, nicht von zu Hause. Wie konntest du mich nur so demütigen? Dieser Polizist verdächtigt mich, dass ich etwas mit dem Verschwinden der Sivieros zu tun haben könnte. Ich weiß. Wie kannst du dir erlauben, mich damit hineinzuziehen? Diese Schande... Jetzt mach nicht so ein Theater. Ist ja nichts passiert. Ich habe sehr intime Fragen beantworten müssen. Für eine, die den Umgang mit Häftlingen gewohnt ist, regst du dich ja ganz schön auf. Du müsstest doch wissen, wie das Milieu funktioniert. Dein Ton gefällt mir nicht. Statt dich zu entschuldigen, verspottest du meine ehrenamtliche Tätigkeit? Ehrenamtliche Tätigkeit? Du bist doch frustriert. Und tust Gutes nur, um deinem Leben einen Sinn zu geben. Kannst du mir mal sagen, warum du so aggressiv zu mir bist? Hier, da. Ich holte die Fotos von Clara und Enrico aus der Schublade und warf sie ihr hin. Schau hin! Nach der Autopsie werden die Organe einfach so wieder reingeschmissen und dann wird mit einem dicken Nylonfaden zugenäht. Gott, Silvano, ich verstehe ja... Ja, gar nichts verstehst du. Sonst wärst du nicht auf der Seite der Häftlinge, sondern auf der der Opfer. Die Opfer haben durch den Prozess Gerechtigkeit erfahren. Dafür gibt es das Gesetz. Der Staat kann dir nicht helfen, deine Trauer zu bewältigen. Das können nur andere Menschen. Ich dachte, du bist jemand Besonderes. Aber in Wirklichkeit bist du nur verzweifelt und falsch. Du hast mich benutzt, ausgenutzt. Vielleicht werde ich ja einer von deinen Schützlingen. Lass dir helfen, Silvano. Vielleicht ist es ja dafür noch nicht zu spät. Ich habe ein bisschen nachgedacht, Signora Contin. Die Verhöre von vor 15 Jahren wieder gelesen. Beggiato hat immer gesagt, er kann den Namen seines Komplizen nicht nennen, denn der hebt für ihn das Geld auf. Und das hat er wirklich getan. Er hätte Beggiato nie betrogen, denn der hätte ihn sonst verraten. Faszinierende Theorie, wie immer, Herr Kommissar. Nicht wahr? In den Anruflisten der Fischerei hat sich die Nummer eines bekannten Hehlers im Tessin gefunden, der auch für die Mafia den Geldwäscher spielt. Und ich wette, Sie haben auch dieses Detail Ihren Kollegen bislang verschwiegen. Ganz genau. Ich bin sicher, dass diese schönen, knisternden Talerchen sich jetzt bei Ihnen befinden. Sie wären mir als Aufbesserung meiner Pension hochwillkommen. Moment. Irre ich mich jetzt oder schlagen Sie mir ein Geschäft vor? Das Beste Ihres Lebens. Mein Schweigen gegen das Geld. Ich bezweifle, dass Sie ein Gericht überzeugen könnten. Sie haben keine Leichen. Vielleicht hat es gar keinen Mord gegeben. Am Ende hat Siviero das Ganze inszeniert, um mit Beggiatos Geld abzuhaben. Neben dem Blut hat die Spurensicherung an der Zimmerdecke auch Spuren von Hirnmasse nachweisen können. Es besteht kein Zweifel mehr, dass es sich um einen Doppelmord handelt. Und wann sollen Siviero und seine Frau ermordet worden sein? An dem Tag, an dem sie bei Signora Tessitore waren. Sehen Sie. Wir bräuchten nur die Leichen, um den Todeszeitpunkt näher zu bestimmen. Aber ich gebe zu, Ihr sogenanntes Alibi könnte der Anklage gewisse Schwierigkeiten bereiten. Ich bin Silvano Contin, der Mann, dessen Frau und Sohn ermordet wurden. Sie sollten gut über meinen Vorschlag nachdenken. Er ist Ihr einziger Ausweg. Ich sah ihm hinterher, wie er mit schlurfenden Füßen davonging. Schuhe verraten eine Menge über ihren Träger. Vor allem über Lebensstandard und soziale Stellung. Baljanis Schuhe, ein paar schwarze Slipper, hatten höchstens 40 Euro gekostet. Er hatte recht. Etwas Geld konnte er sicher gebrauchen. Ich war schon ein paar Tage draußen und hatte noch nicht gevögelt. So viele geile Bräute überall. Aber weil ich kaum Geld hatte, bin ich zu Giorgia Valente gegangen. Scheiße, hat die sich verändert. Du siehst ja immer noch verdammt gut aus, habe ich gestottert und sie hat mich umarmt und auf die Wangen geküsst. Du Lügner. Du bist immer ein großer Lügner gewesen. Dann hat sie meinen Whisky aber gegeben. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Und sofort von Silvano Contin erzählt. Sie hält ihn für einen gefährlichen Irren. Als das Thema beendet war, hat sie gefragt, ob ich schon eine Frau gehabt hatte. Ich habe den Kopf geschüttelt. Na, dann werde ich mich mal drum kümmern. Und dann hat sie mich zum Bett geführt und die ganz große Nummer durchgezogen. Die hat sich benommen, als ob sie zu mir gehören würde. Am Ende habe ich in ihren Armen gelegen und da habe ich geflennt. Zum ersten Mal seit 15 Jahren. Haben Sie über meinen Vorschlag nachgedacht? Ich kann nicht mehr lange warten. Ich muss dem Richter alles vorlegen. Heute ist Donnerstag. Ich komme Montag früh wieder. Dein Schloss ist Schrott. Lass das mal lieber auswechseln. Was willst du? Wie fühlt es sich an, ein Mörder zu sein? Sag du mir das? Oreste kalt machen, das verstehe ich ja noch. Aber seine Frau... Sie war seine Komplizin. Sie hat sich sogar an den Arsch ficken lassen, um ihn zu retten. Aber warum hast du es getan? Gerechtigkeit. Ich habe mein Recht ausgeübt. Ist dir klar, dass das gewöhnlicher Mord war? Du bist hier der Mörder. Ich bin der Henker. Du bist verrückt und ich ein Idiot. Deine Frau und deinen Sohn habe ich erschossen, nicht Oreste. Trotzdem, ihr wart Komplizen. Die Strafe ist dieselbe, steht so im Gesetz. Willst du mich jetzt auch umbringen? Nein. Dafür sorgt schon der Krebs und das wird schlimmer. Du wirst genug Gelegenheit haben, das Dunkel zu sehen. Wie hast du sie umgebracht? Erschlagen mit einem Hackenstiel. Und die Leichen? In der Müllkippe vergraben. Bei der Umgehungsstraße. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Normalo wie du so etwas planen kann. Clara hat mich geleitet. Clara? Ja, meine Frau. Du bist ja wirklich verrückt. Also, was willst du? Das Geld. Da hat Valjani schon die Hand drauf. Was hat der Bulle damit zu tun? Der hat alles durchschaut. Er erpresst mich. Der will das Geld bis Montag, sonst schaltet er den Richter ein. Du bist nicht nur verrückt, sondern auch ein Idiot. Dieser Kommissar ist nicht bestechlich. Das Arschloch hat noch nie im Leben Geld genommen. Er lockt dich in eine Falle. Du sollst ihm den letzten Beweis liefern. Kein Richter der Welt wird es wagen, mich zu verurteilen. Wach endlich auf. Die verurteilen sogar Unschuldige. Wenn du Glück hast, kommst du vielleicht mit 12, 14 Jahren weg. Mach's gut. Du Arsch. Diese Geschichte muss ein Ende haben. Ein für alle Mal. So. Jetzt rauche ich fertig und dann gehe ich da drüben rein und sage Schluss. Stopp, basta. Ich bin der Einzige, der verhindern kann, dass die Sache ewig weiterläuft. Ich bin zu Giorgia gegangen. Ich habe ihr erzählt, dass ich ans Meer fahren möchte. Sie hat das alles verstanden. Nutten können lesen, wie es in einem drinnen aussieht. Wir haben ein Zimmer genommen, an einem hübschen Ort, elegant, diskret. Ich wollte gleich an den Strand, aber Giorgia hat gesagt, sie will erst Liebe machen. Genau das hat sie gesagt. Nicht ficken, nein, Liebe machen. Da sind mir wieder die Tränen gekommen. Und sie hat sie mir vom Gesicht abgeleckt. Abends im Bett bin ich ein bisschen traurig geworden. Ich habe gedacht, wenn ich diese Frau und ihr Kind nicht umgebracht hätte, dann hätte ich für immer mit Giorgia zusammen sein können. Heute ist Montag. Ein Scheißtag. Ich muss mich entscheiden. Den ganzen Sonntagvormittag war ich auf dem Friedhof und habe die Gräber gepflegt. Dann habe ich meine Wohnung geputzt, von oben bis unten. Gegen Abend machte ich eine Tasche mit Kleidung, Schlafanzug, Zahnbürste und Zahncreme fertig. Montag früh machte ich meinen Laden auf wie sonst auch. Die Tasche stellte ich unter den Tresen und bediente meine Kunden, während ich auf Valjani wartete. Aber er ließ sich nicht blicken. Ich dachte, er würde abends auftauchen. Aber nichts. Die Leichen haben sie dann nachts gefunden. Haben bei Flutlicht mit Baggern gesucht. Ich war dabei, mit Handschellen ans Lenkrad gekettet. Der blutverschmierte Hackenstiel war auch dabei. Und dann habe ich das Geständnis unterschrieben. Und jetzt sitze ich wieder in der Zelle. Bevor ich ins Präsidium bin, war ich noch in der Kathedrale. Ich habe den Priester das mit der Dunkelheit gefragt, von der Contin erzählt hat. Er hat gesagt, Gott ist Licht. Scheiß auf Contin und Scheiß auf den Beichtheini. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was für eine Absprache Sie mit Beggiato getroffen haben, diesem Arschloch. Leider kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ja, leider. Als ich verlangte, dass Mordwaffe und Plan nur Fingerabdrücke hin untersucht würden, haben Sie mich in den Ruhestand geschickt. Der Fall ist abgeschlossen. Ich verstehe nicht, warum Sie sich wegen solcher Bestien wie Beggiato und Seviero diese Sorgen machen. Dass Seviero tot ist und Beggiato bald auch, das interessiert mich tatsächlich wenig. Ich war immer für die Todesstrafe. Nur, dass ein Gericht sie verfügen und der Staat sie ausführen müsste. Und doch werden wir Opfer aufgefordert, über Begnadigung oder Nichtbegnadigung zu entscheiden. Sie sind kein Opfer mehr. Begeben Sie sich in Behandlung. Sie sind krank. Ich habe alles falsch gemacht. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, abzukratzen und zu sehen, was nun wirklich auf der anderen Seite ist. Aber Contin hatte recht mit der Dunkelheit. Manchmal kann ich gar nichts mehr sehen. Ich fange an, vor Angst zu zittern. Wer weiß, ob der Arsch wieder zur Vernunft gekommen ist. Hoffen wir, dass er seine zweite Chance wahrnimmt. Verdammt nochmal. Ich jedenfalls habe ein beschissenes Leben gehabt. Und jetzt verrecke ich wie ein Stück Vieh. Du hast dich nicht mehr blicken lassen. Mein Arsch gefällt dir wohl nicht mehr. Kommst du mich das zu fragen? Nein. Ich wollte dir ins Gesicht schauen. Ich weiß alles. Raffaello hat es mir erzählt. Bevor er gestorben ist. Er ist tot? Ja. Und jetzt willst du das Geld? Nein. Von dir will ich gar nichts. Du widerst mich an. Also was willst du dann? Heute bringe ich dir eine Nachricht von Raffaello. Vergeude nicht deine zweite Chance. Vergeude sie nicht, du Arschloch. Wir haben nie eine gehabt. Nie. Ich heiße Pietro Andrea Bertorelli. Heute habe ich mich wieder im Internet eingeloggt und die Homepage der Sendung angeklickt, die nach vermissten Personen sucht. Silvano Contin ist immer noch unter den dringenden Fällen, obwohl schon ein Jahr vergangen ist, seit ich das Haus verlassen habe, um nie wiederzukehren. Heute lebe ich in Fort-de-France auf Martinique, als Monsieur Pietro Andrea Bertorelli. Die Dunkelheit umfängt meinen Geist immer noch. Die Vergangenheit hört nicht auf, mich zu verfolgen, doch bin ich wenigstens etwas gelassener und bewusster. Hier bin ich nicht mehr der Mann, dessen Frau und Sohn umgebracht wurden. Ich kann den Kopf hoch erhoben tragen. Ohne Angst, dass man mich erkennt. Vom Balkon meiner neuen Wohnung aus sehe ich den Sonnenuntergang im Meer. Ich verspüre keine Emotionen. Nur Neugier. Heute ist mir absolut klar, dass ich zwei Menschen ermordet habe. Ich hätte es auch sein lassen können. Aber es war mein volles Recht zu entscheiden, ob ich verzeihen wollte oder nicht. Und ich habe niemandem verziehen. Die dunkle Unermesslichkeit des Todes von Massimo Calotto. Aus dem Italienischen von Heinrich Schmidt-Henke. Mit Silvester Groth als Silvano und Sven Lehmann als Raffaello. In weiteren Rollen: Miriam Abbas, Angelika Bartsch, Johanna Gastorf, Andreas Krötzinger, Luca Kemmer, Dietmar Müß, Frauke Pohlmann, Bernd Rehse, Marianne Roger, Bernhard Schütz, Pierre Siegenthaler und Andreas Spaniol. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Barbara Göbel. Regieassistenz Andreas Westphalen. Bearbeitung und Regie Steffen Moratz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Norddeutschen Rundfunk 2009. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.